Hallo, herzlich willkommen bei Wechselzone Podcast mit Lukas. Hallihallo. Und mit mir, Adrian. Hi, ich grüße euch. Episode 74, habe ich das schon gesagt? Ja. Weiß ich gar nicht gerade. neue Woche, neues Glück. Lukas, wie geht's dir? Müde. Ich bin ein bisschen fertig, muss ich sagen. Ich habe jetzt wieder Nachtschicht. Also wir haben jetzt Montag. Ist immer so ein bisschen schwierig, aber nach meinem gestrigen Wettkampf ist das alles heute noch ein bisschen schwieriger, habe ich das Gefühl. Also ich möchte irgendwie nicht aufstehen, sagen wir es mal so. Ja, das ist natürlich so ein bisschen die Härte, ne? Wenn man jetzt irgendwie Sonntag anfängt und davon noch Wettkampf hat und dann noch ein paar Stunden später in den Nachtdienst muss, ist nicht so schön. Ja, das stimmt, das war echt nicht so. Das war das erste Mal, dass ich es ja so gemacht habe, aber naja. Verläuft die Regenerationsphase dann an der Arbeit? Genau. Nachts. Das war auch gestern ganz schön hart, also da es gestern noch ein bisschen heißer war und es vom von den Getränken her ein bisschen mau wurde am Ende, also wirklich nach dem Rennen Abkühlung gab es da nicht. Da hatte ich ein bisschen zu wenig getrunken und abends an der Arbeit hatte ich dann doch ganz schön Kopfschmerzen gehabt und ja gut, das ging dann irgendwann auch weg, nachdem ich immer getrunken habe, bis es dann irgendwann besser wurde. Ich sag mal, für den zweiten Triathlon dort war das noch ein bisschen ausbaufähig, zumindest was die Verpflegung nach dem Rennen angeht bei so einer Hitze. Ja, also wir zäumen so ein bisschen das Pferd von hinten genau. auf. Also lass uns mal hier die Zuhörer mal daran teilhaben, worüber wir hier überhaupt reden. Du hast nämlich gestern an einem Staffeltriathlon teilgenommen. Genau. Hast ja den Laufpart übernommen, dann kannst du ja so mal ein bisschen erzählen, wie es so lief, wie es so für dich war. Gut, dann steigen wir mal ein bisschen weiter vorne ein. Also es war am Donnerstag was haben wir jetzt? Ich glaube 17. oder sowas, Donnerstag oder Mittwoch, dann haben sie auf der Seite veröffentlicht, dass der Rhein einfach zu wenig Wasser hat. Und wenn wenig Wasser im Rhein ist, ist die Strömung natürlich auch irgendwie stärker anscheinend. Dementsprechend haben sie halt das Schwimmen abgesagt und daraus einen Duathlon gemacht. Ne? Und das hieß dann für unseren Schwimmer drei Runden 800 Meter laufen. Und das, ich sag mal so, unser Schwimmer ist eher ein Schwimmer als ein Läufer. Ja? Und der hat sich auch gar nicht aufs Laufen vorbereitet. Also dementsprechend war das alles ein bisschen nicht positiv für uns zumindest als Staffel. Ich muss dazu natürlich auch sagen, dass wir jetzt nicht so ambitioniert da rangegangen sind. Das war ja alles eher kurzfristig und außer dass ich jetzt in meiner Vorbereitung gerade so ein bisschen mittendrin bin, haben die anderen zwei eher weniger gemacht. Also ich habe das jetzt nicht so ehrgeizig gesehen, zumindest im Vorfeld. Okay. Ja, Dann kam der Wettkampf. Dann ging es halt los. Wir haben uns da getroffen, haben uns dann unsere Startunterlagen abgeholt und dann kam die Wettkampfbesprechung und dann ging es eigentlich schon um 11 Uhr los mit dem Lauf. Es waren 10 Staffeln am Start. Nach dem Lauf waren wir Neunter. Und okay. Dann ging unser Radfahrer auf die Strecke, die eigentlich echt cool ist. Also man fährt halt meistens erstmal ein bisschen durch Neuwied, dann fährt man fast die ganze Zeit den Berg hoch bis nach Melsbach und dann dreht man und fährt wieder runter und das macht man dann halt nochmal. Und die Radstrecke ist dann doch schon, glaube ich, das Highlight davon. Und ja, dann kam halt mein Part und das war der Laufpart über 10,4 Kilometer laut Veranstalter. Ja, wir waren nach dem, also ich habe mal da durchgezählt, zumindest alle Läufer, die da standen, es waren 7 Stück schon weg. Also, oh Gott, es waren 6 weg, also ich war Siebter, genau. Siebter bin ich auf die Strecke gegangen und ich habe mir den Transponder ans rechte Bein gemacht und beim Laufen habe ich also gemerkt, irgendwas, also 3 Kilometer, irgendwas scheuert da, aber ich habe das jetzt nicht so beachtet. Ja, und nach 6 Kilometern tat das alles ganz schön weh, alles am rechten Bein. Ich habe mir gedacht, naja, das wird eine ganz schöne Steuerstelle von dem Transponder sein, aber hinterher hat sich halt herausgestellt, ich hatte so, so kurze Socken an, weißt du, die unter den Knöcheln sogar noch sind. Und das war dann eher so das Problem, dass die als gescheuert haben. Und ich hatte dann quasi auf beiden Seiten von der Achillessehne, da habe ich mir schöne zwei Scheuerstellen gemacht. Und mein Schuh sieht auch ganz schön blutig aus, hinten zumindest, habe ich jetzt gesehen. Ja, war alles nicht so optimal. Dazu muss ich sagen, habe ich nicht so einen guten Tag erwischt irgendwie. Ich fühlte mich nicht bereit, also nicht bereit, nicht, ne, nicht fit irgendwie. Ich hatte einen Tag davor, samstags musste ich arbeiten. Da bin ich auch ein bisschen früh aufgestanden. Ja, und irgendwie war an dem Tag so vom Laufen her ein bisschen der Wurm drin. Ich habe so die ersten 3, 4, 5 Kilometer war ich noch gut eigentlich im Dings, das, was ich laufen wollte, so zwischen 4 und 4,10 pro Kilometer. Und dann ab Kilometer 6 wurde es halt auch immer härter, auch durch die Sonne, sage ich jetzt mal. Es war schon recht heiß, da in dem Park zu laufen. Also man lief dann am Rhein entlang in den Schlosspark von Neuwied und dann lief man da 4 Runden. Das musste man also alles selber zählen. Und auf der einen Seite war am Rhein war halt schön Sonne die ganze Zeit und auf der anderen Seite, wenn man wieder zurückgelaufen ist, war halt schön Schatten. Also man hatte dann sich immer schon abgewechselt. Ja, ich hatte dann ein paar Leute gesehen, die ich halt beim Wechsel auch schon gesehen habe. Also ich mir gedacht, na, jetzt arbeite ich mich so ein bisschen nach vorne die ganze Zeit. Und auch eine witzige Geschichte, so die ersten, die weg waren, die waren echt ziemlich früh weg. Also die sind von der olympischen Distanz, sollte ich vielleicht auch mal sagen, dass die bei der olympischen Distanz gestartet sind, war der echt weit vorne. Also ich habe mir dann später mal die Ergebnisse angeguckt und der Läufer von denen, der ja der Schwimmer war, war als erstes da und der Radfahrer auch, aber mit deutlichem Vorsprung. Und dann habe ich gedacht, oh Mann, den kriegst du gar nicht mehr. Aber komischerweise habe ich den noch auf der Runde einmal überholt und als ich auf meine letzte Runde durch den Park gegangen bin und wieder zurückgelaufen bin, habe ich den, also einen Kilometer vor Schluss, habe ich den nochmal überholt. Also habe ich mich quasi von Platz 7 auf Platz 3 wieder vorgearbeitet und also da waren noch zwei Mädels, das waren die einzigen zwei Mädels, also konnte ich die mir ganz gut merken. Die habe ich nicht einmal gesehen und also waren die definitiv vor mir und ja, also da wusste ich noch nicht, welcher Platz ich war. Ich habe so gedacht, so vierter, fünfter wird es auf jeden Fall sein. Und dann wurde es der dritte Platz, was auch eigentlich, wo ich im Ziel war, sehr, sehr, sehr zufrieden war im Endeffekt mit dem. Bin auf die 10,4 Kilometer bin ich in 43 Minuten gelaufen. Ja, und sind halt Dritter geworden in der Staffel. Okay, also dazu schon mal auf jeden Fall Glückwunsch, nicht schlecht, von Platz 9 zu Platz 3 vorgearbeitet. Zwei Fragen zu dem Ganzen. Zum einen, was hattest du denn für Socken an? Also hast du die zum ersten Mal angehabt oder wie kommt das denn? Also wie können die Socken da so gerade die Füßlinge oder was diese ganz kurzen Socken, also die, wie kommt's? Also ich habe die oft eigentlich zum Laufen an, aber ich habe die noch nie beim Wettkampf angehabt. Vielleicht liegt es halt daran, ja. Also ich habe wieso sollte das einen Unterschied machen? Nur weil du ein bisschen schneller läufst. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe ja die Salomon habe ich ja nur zu den Wettkämpfen an und vielleicht war das auch vielleicht das. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da passiert ist, warum das so da die ganze Zeit gerieben hat. Deswegen, echt, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Im Endeffekt habe ich zwei blutige Stellen an den Achillessehnen. Das weiß ich. Gut, muss ja auch gar nicht von den Socken kommen, ne? Kann ja auch von den Schuhen kommen. Ja, aber gut, die habe ich halt immer zu. Also mit denen bin ich ja schon die ganzen Marathons gelaufen. Ja, also das. Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Vielleicht war da gerade an der Stelle so eine Schnittstelle oder die sind vom Laufen ein bisschen weiter runtergerutscht. Ja, keine Ahnung. Zum anderen, wieso zeigt deine Uhr so einen Blödsinn von irgendwas von 53 Minuten, wo du jeden Kilometer deutlich unter 4,30 gelaufen bist? Ja, das hat mich auch gewundert. Das hat mich sogar stark gewundert, weil ich direkt nach dem Rennen habe ich das ausgedrückt. Also ich war im Ziel und habe sofort Stopp gedrückt. Und ich weiß es nicht, weil wirklich die meisten sind halt zwischen 4 und 4,10 und ich glaube 3 sind bei 4,20. Ja, und der Rest, die ganzen irgendwie kamen bei den letzten 0,3 Dings, habe ich dann irgendwie eine Zeit von keine Ahnung, 20 Minuten oder sowas. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Zumindest bei Strava. Aber bei Strava habe ich ja Wettkampf eingegeben. Kann auch sein, dass ich wo ich da gewartet hatte, habe ich ja schon mein GPS angemacht, dass es quasi gleich bereit ist. Und kann auch sein, dass er von da aus schon angefangen hat zu zählen. Weißt du, was ich meine? Also, dass ich 10 Minuten halt. Nee, normalerweise nicht. Ja, ich weiß es. Normalerweise nicht. Also, der zählt ja auch anfangs, der zählt ja auch ganz normal. Was halt so ein bisschen blöd aussieht. Am Ende sind die 0,21 Kilometer in Durchschnitt von 52,82 Kilometer. Ja, eben. Also, ich habe. Da stimmt irgendwas nicht. Da ach so, warte. Hat doch. Deine Uhr wahrscheinlich zu viel. Jetzt weiß ich wieder, was passiert ist. Und zwar, ich wollte die Einheit speichern und ich bin aber nicht auf Speichern gegangen, sondern habe nochmal angedrückt und wieder ausgedrückt in ganz kurzen Moment. Vielleicht hat er dann die Zeit, die ich dann gesessen habe, bis ich dann die Uhr ausgemacht habe, als quasi Pause gerechnet und das rechnet er ja dann beim Strava, rechnet er das ja raus, wenn du Wettkampf angibst, die Pausen. Ja, sieht auf jeden Fall irgendwie so total irgendwie total komisch aus, ne? Weil der rechnet dir einen Schnitt von 5,16 mit 53,50 und im Endeffekt hast du ja einen Kilometer, kein Kilometer, der jetzt unter 4,25 ist, ja. Um genau zu sein. Naja, gut, hat mich jetzt nur interessiert, weil irgendwie sieht das sehr komisch aus. Hat mich auch ein bisschen geärgert, als ich das. Unnatürlich. Hat mich auch echt ein bisschen geärgert, als ich das hochgeladen habe. Ich dachte, was geht denn da jetzt ab und so. Ich habe ja auch extra ein Bild noch von Garmin Connect mit reingemacht, dass man da wenigstens sehen kann, was so die richtige Zeit ist, was bei Garmin steht. Und bei Strava hatte das irgendwie, keine Ahnung, rechnet halt die Pausen halt raus, keine Ahnung, was der dann halt ist. Ja, und dann im Ziel kamen mir schon so zwei Typen entgegen. Also der eine Ding habe ich ja gesehen beim Radwechsel, das war der Radfahrer, der als erstes ankam von der Staffel und sagt, hast du unseren Läufer überholt? Sag ich, ja, ich habe den gerade hier vor, keine Ahnung, 500 Meter oder sowas, der kommt gleich. Und sagt, ja, dann Glückwunsch und seid ihr Erster. Und ich, was? Nee, glaube ich nicht, aber okay, danke. Ja, und dann hat der kam. Was war denn mit dem Läufer? Ist er gegangen? Ja, also er war sehr langsam unterwegs. Also wenn du dir die Ergebnisse anguckst, dann steht bei denen der Radfahrer deutlich Erster, der Läufer deutlich Erster, der Radfahrer auch deutlich Erster und dann der Läufer ist halt mit deutlichem Abstand Letzter geworden von den ganzen Läufen. Mhm. Also, ja, der war, wenn sie da halt einen stärkeren Läufer genommen hätten, dann wären die aber dicke mit vorne gewesen bei den Gesamtsiegern, also das ja, keine Ahnung, habe ich so großartig nicht mit denen gesprochen. Ja, dann im Ziel habe ich mir, dann irgendwann haben wir dann, da waren ganz viele Monitor aufgebaut, da konnte man halt gucken, welche man ist. Dann haben gesagt, wir sind Dritter, na gut, dann bleiben wir halt nur bis zur Siegerehrung. Was eigentlich immer so ein bisschen eine Tour ist, finde ich, weil das ist jetzt mein dritter Platz, dritter Podiumsplatz diese Saison nach dem WHEW und unseren Swimrun. Und dann sitzt man da und wartet quasi noch auf die Siegerehrung, die sich dann immer so ein bisschen verzögert. Und wir waren, ich glaube, halb zwei waren wir fertig und die Siegerehrung war um 3:10. Ja, da muss man halt die ganze Zeit warten. Und was ich halt auch. Wie immer. Ja, aber was ich halt komplett unnötig fand, und da muss vielleicht mal auch der Veranstalter mal ein bisschen gucken, wie er das, ob er das weiter so handhaben will. Da war so ein kleine Podium aufgebaut und der hat jeden von Sprint, also die Frauen hat er wurde Siegerehrung gemacht von den Männern und von den Staffeln und dann hat er nochmal jeden Alters, alle drei Altersklassenathleten von Junioren bis W65 und M65 hat er noch nach oben geholt. Und dann ging dasselbe noch mit olympischen Distanz los. Also das hat sich Ewigkeiten gezogen. Wahnsinn. Das Podium war. Ich jetzt nicht ausgehalten. Das Podium war einfach, da stand mit der prallen Sonne. Das Podium war voller Leute und ich habe gedacht, also bei den Sprintern waren jetzt nicht so viele am Start und ich dachte, also eigentlich kannst du, glaube ich, alle nach oben holen. Na, ja, ist es so. Ich meine, im Endeffekt war es ja wirklich die ersten drei von jeder Altersklasse nochmal geehrt. Ja, die haben zwar nur eine Urkunde bekommen, also die ersten drei Platzierten Gesamt. Männer, Frauen, Staffel haben noch ein Preisgeld bekommen. Also wir haben als Dritte haben wir unsere Startgebühr wieder rausgehabt. Also nee, eigentlich nicht ganz. Also jeweils 1 Euro, 3 Euro haben wir dann insgesamt für die Staffel bezahlt jetzt. Ja, dann habe ich, bevor also wir gewartet haben, hatte ich mir nochmal auf die Ergebnisse geguckt von den anderen, wie die abgeschnitten haben, und habe gesehen, dass die Staffel vor uns, so 1,5 Minuten vor mir, also die Frau kam, also die ist 2:14:20 oder so gelaufen und wir 2:15:40 oder so. Und also die 1,5 Minuten wäre ich in meine Forumszeit rangekommen, dann hätte ich das auf jeden Fall noch geschafft, die einzuholen. Und das hat mich so ein bisschen dann geärgert, als ich das gesehen habe. Und dann habe ich nochmal geguckt, dann dachte ich, na, vielleicht habe ich ja die schnellste Laufzeit gehabt, aber da hat mich auch eine um 1 Minute unterboten. Habe ich nur die zweitschnellste Laufzeit. Naja. Ja, das war so ein kleiner Wermut. Zweitschnellste Laufzeit ist zweitschnellste Laufzeit. Ja. Wie gesagt, manchmal hat man einfach so Tage, wo man wo es einfach nicht sein soll, dass man seine komplette Leistung abrufen kann. Ja, wobei, also ich glaube nicht, dass man sich da jetzt großartig da jetzt über die Leistung beklagen kann, wenn man jetzt irgendwie von Platz 9 auf Platz 7 auf Platz 3 kommt. Also das ist schon eine gute Arbeit in der Staffel. Ne? Der Schwimmer, gut, ne, der ist natürlich, das ist natürlich ärgerlich, ne, wenn da jetzt irgendwie kein Läufer ist und dann trotzdem laufen muss. Ja, dann kann er halt nichts machen. Der Radfahrer hat das versucht irgendwie rauszureißen, hat sich nochmal ein bisschen verbessert und du hast dann den Rest nochmal durchgezogen und am Ende Platz 3, meine Güte, passt. Ja. Die zweitschnellste Laufzeit aller Staffeln, passt. Ja, also ich sag mal so, die beiden von meiner Staffel, die haben mir ja sogar schon eins vor, die haben beide in Ironman Klagenfurt gemacht und die Challenge Rot. Also die haben da, die, also der Patrick, der Schwimmer war, der kann echt gut schwimmen, und ich glaube, wenn der nicht hätte laufen müssen, dann wären wir auch von der Zeit her bestimmt weiter vorne gewesen. Das ja, wie gesagt, das. Naja, das bestimmt. Also wenn er Schwimmer ist und kein Läufer, dann, ja, dann wäre da auf jeden Fall mehr drin. Aber weißt du, das ist ja mal wieder so dieses Hätte-Hätte. Ja, weißt du? Aber es ist halt, wie es ist. Und ja. Muss man halt mitleben. Ja, passt schon. Ja, passt im schon. Endeffekt, mein gehört Gott, dazu. 3 Euro für die Staffel bezahlt. Wie verläuft sonst dein Training? Ja, mein Training war jetzt die Woche ja, sag mal, ein bisschen eher intervalllastiger. Ich hatte in zwei verschiedenen Tagen jeweils 12 Kilometer mit ein paar Sprinteinheiten dabei. Dann war ich nur kurz auf dem Ergometer, habe ich mich mal wieder kurz ins Fitnessstudio begeben. Ja, und dann hatte ich nochmal frei und habe am Donnerstag locker die Beine am Samstag die Beine gelockert und dann war ja schon der Wettkampf. Heute habe ich Gott sei Dank frei, weil ich glaube, mit den aufgeschürten Achillessehnen habe ich auch keinen Bock zu laufen. Ich hoffe, das geht morgen, weil morgen geht mein Training ja schon wieder weiter. Ja, ansonsten, ja, vom Training her fühle ich mich gut. Also ich läuft alles so. Bis zum Essener Marathon sollte ich auf dem Punkt fit sein, hoffe ich doch. Wie viele Wochen sind das noch bis Essen? 8 Wochen müssen es noch sein. Okay, also heiße Phase beginnt. Ja, genau, jetzt kann man so sagen. Geht's immer weiter rein. Ja, aber erzähl du doch mal von deinem Training, weil du hattest eine coole Trainingseinheit. Ja, Essen ist das Stichwort, auch bei mir, bei meinem Training. Ja, der Swim Run in Essen, der wirft seine Schatten voraus. Lass mich nicht lügen, 3 Wochen. Ja, ungefähr 3 Wochen müssten sein, bis Essener Swim Run, auf den ich mich schon wirklich sehr, sehr, sehr freue. Dementsprechend lege ich meinen Schwerpunkt im Training so ein bisschen auf Swim und Run und Swim Run. Also ich schwimme, ich laufe und ich versuche mal Swim Run Einheiten durchzuziehen, so auch letzten Samstag. Habe ich mich Richtung Hanau aufgemacht. Eigentlich wollte ich am Niederstausee schwimmen, aber Niederstausee hat ja gar kein Wasser mehr drin. Also das ist ja wirklich eine kleine Pfütze. Deshalb musste ich nach Hanau ausweichen und bin da in dem Bärensee geschwommen. Das war so das Nächste hier. Ja, beim Eingang, beim Bezahlen habe ich zum Kassierer direkt gesagt, hey, ich würde hier mal in so einer auffälligen Kleidung mal des Öfteren mal, glaube ich, immer durchlaufen, da in den angrenzenden Wald und da mal ein paar Runden drehen. Sagte, ja, mach du mal, so wie du aussiehst, ja, man kann dich irgendwie nicht verfehlen oder man kann dich nicht übersehen. Irgend sowas in der Richtung hat er gesagt. Hat er nicht gesagt, ja, das machen manche hier. Nee, nee. Also ich habe schon ein paar komische Blicke ja, geerntet, weil es war schon recht früh. Ich war um 9:30 war ich da, aber es war schon bereits deutlich über 20 Grad und dementsprechend waren schon so ein paar Familien mit Kleinkindern da oder ja, so ein paar Leute saßen schon da. Und die ersten haben schon komisch geguckt, als ich mit Schuhen ins Wasser bin, ne? Und ja gut, dann schwimmst du, dann kommst du raus, dann läufst du und dann gucken die erst recht. Naja gut, kann mir auch egal sein. Ja, zur Einheit selbst, es waren am Ende, ja, was waren es, 11 Kilometer, 11, 12 Kilometer, ja, knapp 3 Schwimmen, knapp 9 Laufen. Ja, also es hat mega Spaß gemacht, mega Bock gemacht. Ich habe jetzt irgendwie nicht versucht, irgendwie da jetzt was Spezielles zu machen. Bin wirklich schön ruhig geschwommen mit Schwerpunkt auf langen Zug, was ich sonst auch immer im Training mache. Das ist so, ja, so für mich so das Wichtigste, den langen Zug wirklich zu verinnerlichen. Beim Laufen bin ich auch relativ ja, locker gelaufen, die Laufabschnitte, die waren immer so zwischen, ja, das Kürzeste war vielleicht 4 bis 5 Minuten, der längste war 20 Minuten. Also alles relativ, ja, kurz gehalten. Also viele Wechsel, das war mir wichtig, viele Wechsel und das Ein- und Aussteigen war mir halt wichtig, das zu üben. Nicht, wie man das sonst so bei vielen sieht und was man halt macht, wenn man das halt nicht gewohnt ist, ist halt stehen zu bleiben, Goggles an, die Pedals an und dann langsam ins Wasser, sondern wirklich das Ganze versucht schon in der Bewegung zu machen. Ne? Erstmal die Schwimmbrille schon, ne, im Laufen, dann die Pedals an die Hand und das alles im Laufen, das alles mit ins Wasser einsteigen. Genauso dann aus dem Wasser raus, versucht nochmal zügig rauszukommen, zügig anzulaufen, aber dann halt weiter ruhig gelaufen. Also das war so der Schwerpunkt der Einheit. Ansonsten alles andere war ja, relativ ruhig. Ja, das war die Samstagseinheit. Also wie gesagt, hat mega Spaß gemacht und ich versuche es hier nochmal das Ganze in den verbleibenden 3 Wochen noch, auf jeden Fall noch in den letzten 2 Wochen noch auf jeden Fall zu wiederholen. Mal schauen, ob es mir gelingt. Wie war das mit dem Laufen und Schwimmen dann da selber von den Strecken her? Hast du dir da was rausgesucht oder bist du einfach mal in den Wald und hast geguckt? Ich habe vorher geguckt, ne, also das war so auch die Voraussetzung, dass ich auch einen See finde, wo man da drumherum laufen kann. Ich habe gesehen, dass der See in so, dass zum einen, auf der einen Seite war da ein Campingplatz, auf der anderen Seite Wald. Und neben diesem Bärensee ist da noch ein anderer See. Und da habe ich mir gedacht, perfekt, da kann ich ja vom einen See zum anderen laufen. Nur der andere See, da konnte man nicht schwimmen. Der war irgendwie, das war umzäunt, da konnte man nicht schwimmen. Deshalb musste ich am Bärensee bleiben. Ja, mit dem Wald, also wie gesagt, da musste ich halt, der Bärensee ist ja auch, ne? Ich meine, das ist ja abgezäumt alles. Ja, da musste ich halt, wie gesagt, immer rauslaufen, ne? neben der Kasse immer raus in den Wald. Ja, und da habe ich halt meine Runden gedreht. Wenn man das sich auf Strava anguckt, dann sieht das aus wie ein großer Knäuel von roten Strichen im Wasser und im Wald. Ja, alles flach, also es war alles komplett flach. Keine Steigung oder sonstiges, aber es war mir zu dem Zeitpunkt egal. Ja. Naja, in Essen, da im Walden, also ich weiß nicht, gibt es da Steigung? Hast du da was? Da gibt es Steigung, ja, da macht man ordentlich Höhenmeter. Die Strecke ist da auch, also insgesamt Schwimmen und Laufen, lass mich nicht liegen, irgendwas um die 15 Kilometer sind das insgesamt. Und das Ganze hat, glaube ich, über 300 Höhenmeter. Also du machst da schon um den Baldner See, läufst du doch schon ordentlich berghoch und bergrunter. Ja gut, das mache ich ja sonst in meinen Laufeinheiten schon. Also von daher hat mich jetzt nicht gestört, dass ich bei dieser Einheit es nicht habe. Ja, Hat gepasst, hat Spaß gemacht, war eine gute Einheit, hat mich ganz schön gefordert, muss ich sagen. Die Hitze war nicht ohne, aber ja, das muss man dann auch nochmal, da muss man durch. Das hatten wir beim Honigbeach auch schon so. Man muss sich schon irgendwie dran gewöhnen, mit dem Neoprenanzug zu laufen und die kürzeren Strecken, auch mit der Badekappe. Jetzt, wo ich da jetzt die eine Strecke über 20 Minuten gelaufen bin, dann habe ich die Badekappe ausgezogen, weil da würde ich wahrscheinlich innerlich auskochen. Ja. Ja, das war so das Highlight der Woche. Ansonsten, wie gesagt, ja, ein paar Schwimmeinheiten, ein paar Laufeinheiten. Ja, darauf konzentriert sich das Training. Swim, Run und danach Vulkan Trail. Darauf ist es ausgerichtet. Und dann. Nee, dann haben wir noch. Da ist noch ein Wettkampf und dann ist die Saison vorbei für dich, oder? Weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Mal schauen. Also, ich denke jetzt wirklich bis zum Vulkan Trail. Also, 28.09. ist Vulkan Trail und danach schauen wir weiter. Mhm. Ja, wir haben da noch unsere Staffel in Frankfurt, aber ja. Was danach kommt und dazwischen. Also ich, wie gesagt, ich denke erstmal nur bis zum Vulkan Trail. Darauf ist das Training momentan ausgerichtet. Ja, dann muss ich hier mal so ein Dings, hier mehrere Staffeln die Saison schon gemacht und alle auf dem Podium, da muss man Frankfurt mit nachziehen. Das wird in Frankfurt, glaube ich, ganz schwierig. Ja, denke ich auch. Da sind ja ein paar andere Kaliber mit von der Partie. Ja. Ja, wollen wir mal weitergehen zu Ergebnissen. Es gab sehr viele Ergebnisse. Diesmal im Strava Club. Unsere Clubmitglieder waren alle sehr fleißig unterwegs in Deutschland und auch anderen angrenzenden europäischen Ländern. Ja, leg los. Ich fange mal an mit dem Patrick Gerber, der den Stadtlauf in Gießen gemacht hat, in 10-Kilometer-Lauf, wenn ich mich nicht täusche, in 45 Minuten, was eine sehr gute Zeit ist. Ja, vor allem für die Strecke in Gießen. Ne? Du kennst ja die Strecke, das ist ja im Rahmen des Gießener Stadtfests, mein Heimrennen, dein nicht mehr. Ich kann mich erinnern, wir haben ja letztes Jahr schon mal drüber gesprochen, meine ich, dass ich da meine 5 Kilometer Bestzeit gelaufen bin. Keine einfache Strecke, weil der Lauf ist ein Spendenlauf und also ist wirklich sehr viel los und die Strecke, ich glaube, die Strecke hat keine 2 Kilometer. 1, noch was Kilometer. Ja, ich kann mich erinnern, bis dreimal vorbeigekommen bei 5 Kilometern, also. Ja, auf jeden Fall richtig voll, ne? Und es ist halt richtig schwierig irgendwann, wenn man halt auf die langsamen Läufer aufkommt. Die Straßen sind zum Teil auch sehr eng, weil man auch die Nebenstraßen in Gießen läuft. Man läuft auch zum Teil natürlich auch die Berliner Platz und so weiter. Da hat man ja auch genug Platz, aber dann irgendwann läuft man in den kleinen Gassen und dann wird's halt wirklich sehr eng und man kommt nicht vorbei. Alles in allem, wie gesagt, schöner Heimlauf, Stadtlauf. Patrick, 45 Minuten, Glückwunsch. Ja. Wahrscheinlich auch wieder sehr voll, was natürlich auch sehr gut ist für den als Spenden. Ja, klar. Ja. Spendenlauf. Ja, dann machen wir weiter. So sieht's aus. Gut, als nächstes habe ich zwei Jungs, den Patrick Quint und den Tobias Steffen. Die sind den Hunsbuckel Trail gelaufen. 40 Kilometer sind das wohl. Es waren wohl in der Vergangenheit, sollten es irgendwie 38, 39 gewesen sein. Jetzt haben sie die Strecke irgendwie neu vermessen, sind es 40 Kilometer. Der Patrick 4,18, der Tobias in 4,21. Beide haben sich deutlich verbessert zum Vorjahr. Die Bedingungen waren natürlich auch nicht ohne. Gestern war richtig heiß und Glückwunsch, starke Zeiten. Ja, auf meiner Seite aus Glückwunsch. Und ich mache weiter mit Jürgen Braun, der in Röttgen auch eine olympische Distanz gemacht hat. Den 2 Stunden 21 und 53 Minuten ist Platz 23 und erster in der Seniorenliga geworden. Genau. in dem gleichen Rennen, aber über die, nee, doch auch über die olympische Distanz war der André Müller. Der hat das Ganze in 2 Stunden 28:33 beendet. In der Altersklasse macht das den 6. Platz und gesamt 56. ist er geworden. Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Dann haben wir hier noch die Martina Schwarton, die beim Allgäuer Triathlon die olympische Distanz gemacht hat in 3 Stunden 22 und 44 Minuten. Das ist in ihrer Altersklasse Platz 13 gewesen. Genau. Allgäu Triathlon, ja, den gibt es schon seit über 30 Jahren. Ne? Also auch ein mega hartes Ding. Sieht man an der Zeit, eine olympische Distanz, deutlich über 3 Stunden gebraucht. Also die Radstrecke ist natürlich hammerhart, ne? Das ist so das, das Kennzeichen der Strecke. Ich hab das ja noch auf, das waren, ja, laut Strava 42 Kilometer und hat 650 Höhenmeter gehabt. Ja. Ja, also zum Teil richtig, richtig steil. Ja, starke Leistung. Martina, Glückwunsch. Ja. Dann mache ich weiter mit dem Frank Winzer, der beim Hameln Triathlon über die Sprintdistanz den 15. Gesamtplatz gemacht hat in einer Zeit von 1 Stunde 6 Minuten und 6 Sekunden. In der Altersklasse macht das den 5. Platz. Glückwunsch. Yeah. Der Frank, der war ja schon den hatten wir schon letzte Woche. Da hat er auch schon mal einen Triathlon gemacht. Der ist jetzt jede Woche in Einsatz. Also ja, auch nicht schlecht, auch gut. Genau. Mitten in der Saison. Was war eine Vorlage für mich? Denjenigen, den wir auch schon letzte Woche hatten, war der Matt, der ja auch fast jede Woche unterwegs ist in der Triathlon-Liga. Diesmal war er bei einer Sprintdistanz in Essen, also Heimrennen. Hat er in 1 Stunde 3 Zweiter in seiner Altersklasse und ist 10. insgesamt geworden. Glückwunsch dazu. Ja, genau. Ich meine, du hattest ihn ja in einem Interview gehabt. Ihr hattet euch auch, glaube ich, über den Essener Triathlon auch unterhalten, genau, ne? Ja. Auch irgendwie so eine Veranstaltung, die es schon ganz, ganz lange gibt, meine ich. Ja, ich meine mich noch zu erinnern, dass es der ersten Triathlon in Deutschland war, hat er gesagt. Ja, irgend so hat er erzählt, ja. Ja, ja, Glückwunsch, Matt. Starke Leistung. Dann gehen wir mal zu den Läufern über. Jetzt habe ich den André Schlosser, der den Unterwösen-Halbmarathon in 1 Stunde 40 gemacht hat. Unterwösen, ich musste mal gucken, wo das ist. War ich jetzt mal neugierig. Es ist gar nicht weit vom Chiemsee, also ja, tief in den Bayern. Glückwunsch, André. Ja, Glückwunsch. Dann haben wir den Stefan Uwe Best. Der war beim Brückenköbler Stadtlauf. Das war ein Halbmarathon und ist den in 1 Stunde 36 gelaufen. Eine krasse Zeit bei dem Wetter. Ja. Ja, jetzt habe ich wieder einen Triathleten und einen Dauerbrenner hier bei uns, der Thomas Wuttig, mein Swim-Run-Partner in Essen. Der war jetzt am Wochenende auch im Einsatz über die Kurzdistanz, was so eine krumme Strecke ist, also so eine verlängerte Sprintstrecke. Hatte den gesamt 8. Platz gemacht in 1:24:33 und in seiner Altersklasse 35 ist er 5. geworden. Wenn man bedenkt, gesamt 8. und 5. in Altersklasse, kann man sich vorstellen, ne, dass wie stark diese Altersklasse vertreten war. Thomas ist richtig gut drauf und Glückwunsch. Ja. Oh. Ich kann mich warm anziehen beim Swimrun. Ja, vielleicht wirst du dann mal gezogen. Ja, werde ich, definitiv, ja. Ja, auch von meiner Seite aus Glückwunsch. Und dann habe ich jetzt die Ehre, unseren Ironman-Finisher anzusagen, und zwar den Volker Weil. Ist das richtig? Mhm. Ja. Und zwar war der beim Ironman Kalmar in Schweden, ist das? Schweden. Der hat gebraucht 10 Stunden 25 und 9 Minuten und auf jeden Fall eine super krasse Zeit für einen Ironman. Glückwunsch von meiner Seite aus. Ja, Glückwunsch auch von mir, Volker. Ja, wir haben auch über soziale Medien auch Kontakt und ich war auch schon kurz im Kontakt mit Volker, denn er ist im Gambacher Triathlon-Verein, wo ich auch früher auch aktiv war und hat jetzt zum zweiten Mal in Folge. Letztes Jahr war der auch in Kalmar. Am Start hat sich deutlich verbessert. Ich weiß jetzt leider nicht, wie er letztes Jahr abgeschnitten hat, aber ich weiß, dass er sich deutlich verbessert hat. Ja, ich muss so ein bisschen so die Radzeit hervorheben. 5 Stunden 15, also richtig gute Radzeit. Also 1 Stunde 10 beim Schwimmen, 5:15 beim Radfahren und 3:49 beim Laufen. Er hat mir mal erzählt, dass Schwimmen und Radfahren voll im Soll, voll gut liefen. Beim Laufen, so auf den letzten Kilometern, hatte so ein bisschen Zeit einbüßen müssen, aber okay, es ist ja ein Ironman, ne? Und ja, alles in allem ist er sehr zufrieden. Ja, muss eine schöne Veranstaltung sein, denn wie gesagt, war ja schon zum zweiten Mal in Folge da. Ja, das war es soweit für unseren Strava-Club-Athleten. Jetzt gehen wir mal zu den Profis, würde ich sagen, denn es gab noch ein, zwei, drei Rennen, die wir vielleicht hier nochmal hervorheben können. Ich fange mal an mit dem Ironman in Dänemark, also in Kopenhagen war der. Da war zum Beispiel der Boris Stein unterwegs, der nach seiner Verletzung sich nochmal hier auf die Ironman-Distanz getraut hat. Ist, ja. Ja, 70,3, ne? Oder war das? Nee, das. Nee, Ironman war das, Kopenhagen steht war das hier. Ironman? Okay, alles klar. 180 Kilometer Rad steht hier. Gut, er hat auch okay, gut. Ich habe nichts 8 Stunden 10 gebraucht. Ich glaube nicht, da, also, nee, dachte ich, das wäre jetzt kommen. Nee, ist Vierter geworden, leider. Ich glaube, in sozialen Medien hat er sich sehr positiv darüber geäußert. Ja, klar, kein Wunder. So nach der Vorgeschichte, nach den wirklich, sag ich mal, durchwachsenen Frühjahr mit seinen Verletzungen und so weiter, ja, dann war das natürlich auf jeden Fall, saustarke Leistung. Ja, da kann er nur zufrieden sein. Das ist nicht so seine Saison, muss ich sagen. Viele Verletzungen, kommt leider nicht so ganz in Fahrt. Dennoch wollen wir die Sieger mal hier, beziehungsweise den Sieger, auch mal ansprechen. Und das ist, oh mein Gott, wie willst du es aussprechen? Cyril Venot? Cyril Benoît, keine Ahnung. Denke Franzose, ich. Der 8 Sekunden unter 8 Stunden geblieben ist. Ja, auf jeden Fall, denken wir, super Zeit für ein Rennen in Kopenhagen. Zweiter ist der Däne, Christian Hogenhauk geworden. Und dritter ist der Italiener Julien Molinari geworden mit 8 Stunden 5. Und der Christian Hogenhauk hat 8 Stunden 2 gebraucht. Ja, Boris Stein 8 Stunden 10, falls ich es noch nicht gesagt habe. Danach kamen noch zwei Deutsche, der Markus Fachbach mit 8 Stunden 14 und auf Platz 6 der Johann Ackermann mit 8 Stunden 15. Ja, Frauen gab es leider nicht. Das war nur für Frauen, war es nur ein Altersklassenrennen, also keine Profis zumindest. Okay. Ja, auch mal nicht schlecht. Ja. Ja, außerdem am Wochenende gab es ja auch den Ironman Mont Tremblant, wenn ich das so richtig ausspreche, in Kanada. Also ein Heimrennen für Lionel Sanders, der auch mit von der Partie war. Ich möchte im Vorfeld mal eine kleine Empfehlung ausgeben, und zwar Lionel Sanders hat jetzt, also was heißt jetzt? Der hat jetzt schon länger einen eigenen YouTube-Kanal, und in der letzten Woche hat er drei Videos rausgebracht, die quasi so zeigen, wie er sich halt so auf das Rennen jetzt vorbereitet, was hat er umgeändert und so weiter. Da erzählt er halt viel. Ich will da nicht allzu viel jetzt hier zu erzählen. Das kann man sich mal selber anschauen. Ist wirklich wie immer beim Lionel Sanders sehr ja, empfehlenswert. Auf jeden Fall hat er im letzten Video erzählt, dass der halt sehr viel an seiner Ernährung gearbeitet hat und auch ziemlich viel abgenommen hat. Was man ihm auch ansieht, muss man sagen, ne? Er war ja so ein bisschen bulliger. Jetzt ist er wirklich sehr, ja, schmal, möchte ich nicht sagen. Also man merkt ihn an, dass er noch ein paar Kilo abgenommen hat. Das Rennen musste um 1 Stunde nach hinten verlegt werden in Kanada, weil da jetzt irgendwie so dichte Nebelfelder da über den See lagen. und die halt nicht starten konnten, die Athleten. Ja, alles in allem, ohne da jetzt großartig auf das Rennen einzugehen, muss ich sagen, Lionel Sanders hat das Rennen nicht gewonnen, ist Zweiter geworden. Gewonnen hat es Cody Beals, auch ein Kanadier, der aber ja, seine Premiere auf der Langdistanz gegeben hat, hat das Ganze in 8 Stunden, 10 und 36 Minuten beendet. Ja, wie gesagt, Lionel Sanders Zweiter in 8 Stunden 24, Dritter wurde der US-Amerikaner Matt Russell in 8 Stunden 25. Sanders sagte im letzten Video, das war so ein Interview direkt nach dem Rennen, dass er sich recht kraftlos gefühlt hat. Der ist für seine Verhältnisse gut geschwommen. Was ist er geschwommen? 55,07. Ja, also für seine Verhältnisse relativ gut dabei. Auf dem Bike hat er 4,28 gebraucht, sonst dominiert er immer das Radfahren. Der ist 4 Minuten langsamer als der Sieger, als der Cody Beals Rad gefahren, und sagte, dass er in der letzten Stunde nur 220 Watt getreten ist, was er sonst normalerweise mit einem Bein tritt, nach eigener Aussage. Ja, also alles in allem hat er da auch irgendwo ja, Fehler in seiner Diät gesehen, was er jetzt irgendwie verbessern muss, und ja, hat wie immer was gelernt, was er immer so erzählt, und dass er halt für Kona bereit sein wird. Ja, schauen wir mal. Ich drück ihm die Daumen, aber ja, das Laufen gestaltete sich auch ziemlich schwer. Er ist nur für seine Verhältnisse in der 2,55er Zeit gelaufen, ne, was er eigentlich jetzt auch deutlich schneller kann. Gerade, ich weiß nicht, vielleicht war die Strecke auch so schwer, aber Sanders kann deutlich schneller laufen als das. Also ja, man merkte ihn an, dass der nicht ja, in Vollbesitz seiner Kräfte war an dem Tag. Ja, ich bin da immer so auch so ein bisschen, ja, zwiegespalten, was solche Diätgeschichten mal angeht. Also das hat man ja auch damals schon beim Andreas Rehlat gesehen, der das ja auch sehr richtig abgenommen hat und dann auch erstmal nicht an seine Leistung rangekommen ist. Und ich verstehe es auch ehrlich gesagt gerade beim Lionel Sanders nicht so richtig, der ja ein super Rennen beim Ironman Hawaii abgeliefert hat und ja, dort so um die 2,40 ja läuft und jetzt eine Viertelstunde länger. Ja, ich weiß zwar jetzt nicht, wie die Strecke ist, aber dennoch 15 Minuten länger für Marathon als für seine Bestzeit ist schon, ja, ist schon ja, eine Hausmarke. Also man muss ja auch sagen, ne, das hört man auch in den Videos raus, er erwähnt oft, dass er an seine Laufökonomie arbeitet, ne? Er orientiert sich halt immer so an den Besten, ne? Hat er auch ein paar Mal den Patrick Lange erwähnt und seine Art und Weise zu laufen und seine ja, super Performance auf Hawaii, und ich schätze mal, dass er sich auch so ein bisschen daran orientiert und ja, versucht einfach auch so ein bisschen leaner zu werden, wie die Amis dazu sagen. Ja, vielleicht ist das ein bisschen zu viel des Guten gewesen, aber das ist, ja, man weiß ja nie, ne, was die Jungs da probieren, was wirklich so die Sache ist. Das ist immer so die Frage, was geben die da wirklich bei so Videos preis, und ja, wie ist es dann wirklich, ne, schwierig, aber ja, man hat es den Senders angesehen, er hat es ja auch zugegeben, er war ziemlich saft- und kraftlos am Ende. Ja. Naja, da muss aber schnell, ja, daraus lernen, aus dieser Erfahrung, weil bis Hawaii ist jetzt auch nicht mehr so lange, und ich glaube jetzt auch gerade, ja, ein bisschen die falsche Zeit für Experimente. Natürlich hat er auch gesagt, dass das für ihn ein Trainingstag ist, ne? Klar, für ihn zählt ja nur Hawaii, aber alles in allem, ich glaube nicht, dass ein Lionel Sanders antritt, um jetzt nur irgendwie ja, ein Trainingstriathlon zu machen. Ich glaube schon, dass er versucht hat, das Ding auch zu rocken und zu gewinnen. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie sich's entwickelt, was er da in Hawaii bringt. Ich möchte, bevor ich es vergessen, möchte ich auf jeden Fall nochmal die Frauen erwähnen. Das sollte nämlich auch nicht unerwähnt bleiben. Gewonnen hat bei den Frauen die Australierin Liz Blatchford in 9 Stunden 16 vor Lauren Brandon aus USA und Meredith Kessler, ebenfalls aus USA. Genau. Ich habe mir jetzt hier nochmal den Ironman in Kalmar nochmal aufgemacht, zumindest jetzt bei den Profis. Der Volker war ja unterwegs und dachte ich, dann sagen wir auch nochmal, wer gewonnen hat. Und gewonnen hat der Schwede Martin Oelsen, zweiter ist der Magnus Öländer geworden und dritter der Erik Heidrunsson, alles aus Schweden. Und die ersten 8 Plätze gingen eh alle an Schweden. sehr, ja, Starkes Rennen anscheinend. Orientiertes Rennen, ja. Haben das Rennen unter sich ausgemacht. Genau. Christian Schwab war der erste Deutsche auf Platz 15 mit 9 Stunden 10. Übrigens der Gewinner Martin Olsen ist 8 Stunden 44 und 29 Sekunden hat er Gesamtzeit gebraucht. Der Volker, ich glaube, der hatte 10 Stunden 30 oder? Moment, ich kann ja gerade nochmal gucken. 10:25, genau. Die 5 Minuten will ich jetzt auf keinen Fall nehmen. Und da kann man auch schon sehen, was das eigentlich für eine krasse Leistung war, die er da abgerufen hat. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, bei den Frauen war die Corinne Abraham aus Großbritannien mit 8 Stunden 45. Zweite insgesamt, wie man so sieht. Dann die Asa Lindström, eine Schwedin mit 8 Stunden 54 und die Angela Nähte aus Kanada mit 9 Stunden 1. Also anscheinend auch ein sehr stark besetztes Frauenfeld, die sich so ein bisschen mit reingetummelt haben. Auf jeden Fall ein cooles Rennen anscheinend hier. Würde ich mir gerne mal ein paar Highlights angucken, ehrlich gesagt. Als zweite insgesamt reinzugehen, also die zweite insgesamt eine Frau, sieht man auch nicht alle Tage. Nee, das stimmt. Bevor ich jetzt nochmal zu dem Exterra Gemini komme, sind am möchte ich nochmal kurz in Schweden bleiben, denn am 3. September werden die Swimrun-Weltmeisterschaften, Weltmeisterschaften ausgetragen. Also 3. September, vormerken auf jeden Fall sehenswert, die ganze Landschaft und das Ganze drumherum. Das Rennen wird ja auf YouTube oder alle Rennen der ÖTLÖ-Serie werden auf YouTube immer live übertragen. Also wer Lust hat, sollte sich den 3. September vormerken. Das wird bestimmt sehr sehenswert. Mal kurze Frage. Der 3. September ist Montag. Ist das richtig so? Oh, Lukas? Hörst du mich? Ja, jetzt warst du weg für einen Moment. Jetzt habe ich nichts verstanden. Jetzt war es einfach komplett. Okay. Dann wiederhole ich mal meine Frage nochmal. Und zwar, der 3. September ist Montag. Ist es richtig, dass es dann da stattfindet? Stand 3. September. Ich gucke jetzt nochmal. Ich habe das weggeklickt. Naja, da wird es ja sein, aber es hat mich jetzt gewundert. Montag. Odile ist für den World Championship Montag, 3. September. Okay. Stimmt sogar dabei, Montag, ja. Krass. Sieht man auch nicht alle Tage am Montag. Naja, gut. Vielleicht ist das ja ein Feiertag. Ich hätte auch noch was. Und zwar, die Deutschland-Tour geht los am 23. August. Und zwar startet sie hier in Koblenz, also quasi vor meiner Haustür. Und sie führt sogar. Also geht von Koblenz nach Bonn und führt auch durch den Westerwald. Und dann kommen sie auch hier am Montabaur vorbei. Und dann gehen sie quasi durch den ganzen Westerwald in Richtung Bonn und auf jeden Fall auch Und stellst du dich an die Strecke, bist du es verfolgen? Ja, also ich muss nochmal herausfinden, wo sie genau hier dran vorbeifahren, weil ich habe das nur hier in der Tageszeitung gelesen oder in der Wochenzeitung. Das passt eigentlich ganz gut, weil ich ja Nachtschicht habe. Laut Zeitung sind sie so circa Viertel nach eins sind sie hier in Montabaur. Ich glaube, der Start ist um 12, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und da werde ich auf jeden Fall, wenn sie schon hier an meiner Haustür vorbeifahren, brauche ich jetzt nicht extra nach Koblenz oder so runter, werde ich auf jeden Fall mal gucken. Ja. Im Endeffekt sind die ja eh in 5 Sekunden vorbei, wenn es nicht irgendwelche Ausreißer gibt. Von daher, aber es sind halt auch sehr stark besetztes Feld, also viele, viele bekannte Gesichter. Auch der Tour de France-Gewinner, gerade seinen Namen entfallen. Weißt du es gerade? Thomas? Ja. Heißt er nicht Thomas? Ja, jetzt hast du mich jetzt auch hier erwischt. Ah, ja. Der Tour de France-Gewinner ist halt auch am Start und John Degenkolb ist auch da. Also ich werde sie zwar alle nicht erkennen, okay, weil sie ziemlich schnell vorbei sind, aber egal. Ja, wenn ihr hier irgendwo aus der Gegend seid, Richtung Westerwald oder so, Westerwald-Bonn. Oder überhaupt, ich weiß jetzt gar nicht, wo sonst so die Deutschland-Tour verläuft, weil ich mich damit nie so ganz auseinandergesetzt habe. Aber ja, ja, wenn ich wüsste, dass sie jetzt. Aber ich meine, die geht ja, die macht ja um Hessen irgendwie einen Bogen, meine genau, ich. Nee, also sie geht eher nach Nordrhein-Westfalen als nächstes. Und dann geht's ein Stückchen hoch Richtung Nordrhein-Westfalen, dann geht's wieder runter Richtung Saarland und dann nach Baden-Württemberg und Richtung Stuttgart. Dann eher. Und ich glaube, dann ist auch schon vorbei. Das ist, glaube ich, nur 4 Tage oder so. Naja, klar, kann man sich auf jeden Fall angucken. Und wenn die Strecke da bei dir im Unterbauer recht, also diese Etappe an sich, recht hügelig ist und so weiter, dann kann das schon sein, dass das Feld doch ein bisschen auseinandergezogen ist, dass es länger dauert als nur ein paar Sekunden. Ja, wär ganz cool. Ja. Ja, also wenn ihr so die Region Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen wohnt, schaut doch mal im Internet nach. Da wird auch bestimmt die Strecke ausgeschildert sein oder ist auch auf jeden Fall die Strecke ausgeschildert, wo sie überall vorbeifahren und vielleicht fahren sie ja gerade bei euch vorbei. Ja, so viel dazu. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Tag davor, am 22. habe ich erfahren, ist am deutschen Eck die Vorstellung der Teams. Und da gibt es halt auch jede Menge Aussteller und man kann so ein bisschen was einkaufen, bummeln. Und ja, die Athleten, die da dran teilnehmen, werden dann halt alle vorgestellt. Also, falls da noch jemand Interesse hat. Judy, das war's zur Deutschlandtour. Und jetzt haben wir noch, Wir haben jetzt, warte, wir haben noch ein Ergebnis. Und zwar der Germany in Zittau. Genau. Eigentlich mein Highlight des Jahres 2019, was ich aber canceln musste aufgrund meiner Bandscheibenproblematik in der HWS. Habe ich auch das Rennen nicht wirklich verfolgt, weil das wollte ich mir jetzt nicht geben, da jetzt irgendwie noch das großartig zu verfolgen. Allerdings ein paar Athleten, die Profi-Athleten, die daran teilgenommen haben, die sind natürlich auch bei Social Media sehr aktiv und da kommt man nicht irgendwie dran vorbei. Also von daher wusste ich schon mehr oder weniger, was so los war und dass Bradley Wise aus Südafrika das Ganze in 2 Stunden 32 gewonnen hat. Man muss sagen, die Strecken sind olympischer Distanz ähnlich, also 1,5 Kilometer Schwimmen, 36 Mountainbiken und 10 Kilometer Trail laufen. Das Ganze in Zittau schon an der Grenze, einerseits zu Polen, andererseits zu Tschechien. Also schon sehr, sehr anspruchsvoll das Ganze, sehr hügelig. Bradley Wise hat mit 2 Minuten Vorsprung vor Sam Osborne aus Neuseeland gewonnen und Roger Serrano aus Spanien in 2 Stunden 35. Der Bradley Wise ist wirklich, wirklich sehr, sehr heiß. Er hat ja schon, meine ich, letzte Woche war es oder vorletzte Woche? Ich meine, letzte Woche der Xterra in Polen, in Krakau, das hat er auch schon gewonnen. Also ist, der ist ganz gut dabei. Die hatten beste Verhältnisse, so aus der Vergangenheit kann ich sagen, in Zittau gibt es ja auch oft an Wettkampftag auch Regen und Matsch und Schlamm, aber das war dies Jahr nicht so, war richtig schönes, sonniges Wetter. Bei den Frauen hat die aus Ungarn stammende Brigitta Pohr in 2 Stunden 57 gewonnen, vor Helena Kraskova aus Tschechien und Karina Wasle aus Österreich. Brigitta Pohr ist ja so das Bradley Wise in weiblich sozusagen, denn die rockt auch alles. Also die gewinnt ja auch ein Rennen nach den anderen. Also die ist ja wirklich auch sehr, sehr, sehr stark. Das dazu, wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht näher mit dem Rennen auseinandergesetzt. War schon für mich blöd genug, das absagen zu müssen und nicht reinzunehmen. Das Rennen war komplett ausverkauft, was jetzt, glaube ich, ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht blöd, nicht Falsches, aber ich meine, das ist zum ersten Mal komplett ausverkauft gewesen. Es war die Europameisterschaft. War bestimmt eine coole Veranstaltung. Ja. Ja, man muss ja nicht nur extra Salz in die Wunde streuen. Aber wird bestimmt vielleicht nochmal einen Tag geben, wo es dann doch noch dazu kommt, dass du dran teilnehmen kannst. Ja, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. was ich jetzt nicht unterschlagen möchte, der erste Deutsche in der Ergebnisliste, den ich finde, ist Malte Plappert auf Platz 11 in 2 Stunden 43 und bei den Frauen auf Platz 9 die Maria Doring in 3 Stunden 11. Ja, so das zu Exterra Europameisterschaft. Gut, das jetzt sind wir wirklich durch mit Ergebnissen. Okay, ja, war sehr, sehr viel los, aber es wird bald wieder weniger. Ja. Naja, wir sind ja auch genau. Mitten in der Saison. Eigentlich jetzt so die heiße Phase gerade, was so Wettkämpfe angeht, gell. Jo, gut, dann kommen wir jetzt zu unserer neuen Rubrik Frag den Coach. Und zwar, ja, wir haben eigentlich schon letzte Woche damit angefangen. Genau, ne? Ja, letzte Woche, ja, stimmt, so neu ist es jetzt nicht, aber letztes Mal, ich fand es ganz cool, wie wir es gemacht haben, deswegen habe ich mir nochmal eine Frage überlegt. Und zwar geht es diesmal so ein bisschen um, ich stelle einfach mal eine Frage, dann wirst du schon sehen, worum es geht. Und zwar, jetzt bin ich eigentlich mitten in der Vorbereitung zu einem Marathon, der für mich, sage ich mal, das Jahreshighlight am Endeffekt werden wird. Und ich mache aber Wettkämpfe zwischendurch. Ja? Das ist halt so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen kontraproduktiv in der Vorbereitungsphase. Und aber dennoch fühle ich mich zum Beispiel heute schon durch den Wettkampf ganz schön platt und muss quasi ein bisschen regenerieren oder Erholungspause einlegen. Wie wichtig ist denn das für den Athleten, dann auch mal zu regenerieren oder eine Trainingspause einzulegen? Essentiell, Punkt. Ja, aber jetzt, bevor ich auf die Frage antworte, jetzt nochmal eine Frage, jetzt nochmal zurück. Warum findest du es kontraproduktiv? Du hast gesagt, du findest es kontraproduktiv, Wettkämpfe zu machen in der Vorbereitung. Ja, weil ich habe jetzt zum Beispiel diese Woche, habe ich mir so, das sei ja auch die Gedanken zu der Frage, dass ich nicht so trainieren konnte wie jetzt die Wochen zuvor und mein langer Lauf ja komplett eigentlich weggefallen ist auch. Guter Punkt. Genau, darum geht's. Also Wettkämpfe in der Vorbereitung beziehungsweise in der unmittelbaren Vorbereitung sind natürlich erlaubt und hier da auf jeden Fall zielführend, aber das muss natürlich auch alles irgendwo Hände und Füße haben und hier ist eigentlich so die wichtigste Einheit in der Woche jetzt weggefallen, die man auch sonst nirgendwo in der Woche hätte unterbringen können. Ne, deshalb, man muss dann halt entscheiden, ne, was ist ein wichtig, Performance oder Spaß? Ne? Will ich wirklich die Vorbereitung komplett richtig in meinen Möglichkeiten durchziehen, um das Beste an Tag X rauszuholen, oder will ich zwischendurch auch mal so ein bisschen Fun haben oder irgendwo so ein Zwischending? Das muss jeder für sich wissen. Also ich hätte fast gesagt Kampf. Es ist ja kein Kampf. Aber so diese Gespräche führe ich auch oft mit den Athleten, die ich betreue. Und jetzt zum Beispiel habe ich jetzt auch ein paar Athleten, die jetzt letztes Wochenende unterwegs waren und die eigentlich Wettkämpfe gemacht haben, die jetzt gar nicht so zu der Vorbereitung passen. Aber ich denke mir so als Trainer, weißt du, ich finde, so ein bisschen Spaß muss auch sein. Man soll das Ganze jetzt nicht zu ernst sehen und was bringt mir das, wenn Athleten sage, ey, das ist jetzt wirklich total kontraproduktiv und das passt überhaupt nicht und das das macht ja irgendwie die Trainingswoche kaputt. Ich meine, wir verdienen damit ja kein Geld, ne? Und von daher muss man das einfach abwägen, mal vielleicht mit den Athleten sprechen, um im Vorfeld zu sagen, dass es halt nicht immer so das Beste für das Endergebnis ist am Tag X, ne? Und aber wie gesagt, wir verdienen damit halt kein Geld und ich würde auch hier und da oder beziehungsweise jetzt mit dem Swim Run in Essen 2 Wochen vor Vulkan Trail, ne, da muss ich aussehen, ne, passt das? Ist mir aber egal, ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht, denn Swim Run mache ich super gerne und da habe ich richtig Bock drauf und wenn ich Bock drauf habe, dann mache ich es. Ne? Also von daher, ne, im Endeffekt, deshalb machen wir, weil das halt so viel Spaß mit sich bringt Und ja, das ist das eine, aber im Endeffekt war es nicht deine Frage, sondern die Frage nach der Ruhepause, Erholung. Wie du schon mal am Anfang gesagt hast, hattest du ja heute oder hast du heute einen freien Tag nach dem gestrigen Wettkampf. Die Frage ist, wie nutzt man nur halt diesen Tag? Ne? Das ist ja auch, da kann man sich wirklich jedes Mal wiederholen. Ne? Das ist auch irgendwo eine individuelle Geschichte. Man sollte sich da vielleicht so mal ein paar Routinen erarbeiten. Was tut einem gut? Ne? Worauf habe ich Bock? Was ist gut für meinen Körper? Bis auf zwei Sachen. Die sind immer in Ruhewochen oder an freien Tagen und so weiter, die sind wirklich immer essentiell. Und zwar Schlaf und Ernährung. Also am freien Tag irgendwie so ein Nickerchen am Nachmittag oder wirklich mal so ein bisschen die Beine hochlegen. An sich, der Schlaf, man sollte wirklich zusehen, dass man genug Schlaf abbekommt, dass man zwischendurch mal ein Nickerchen macht. Das ist das eine. Und zum anderen halt die Ernährung. Flüssigkeitshaushalt, man sollte zusehen, dass man so die Elektrolyte inne hat, die man braucht, dass man genug Flüssigkeit zu sich nimmt, dass man darauf achtet, sich gut zu ernähren, das Übliche halt, was jeder eigentlich weiß, ne, frische Lebensmittel, ne, gute Lebensmittel, kein Junkfood und so weiter, das ist so das, was ich sage, das ist so das Wichtigste. An einen Ruhetag, genauso wie an eine Ruhewoche. Ansonsten, ja, da gibt es halt so Sachen wie zum Beispiel, schon gestern nach deinem Wettkampf hättest du eigentlich, vielleicht hast du es ja auch gemacht, damit anfangen können, dass du jetzt zum Beispiel unter der Dusche so Wechselduschen machst, ja, oder zum Schluss einfach sich mal kalt abduscht, vor allem die Beine mal so richtig kalt abduscht, oder vielleicht, wenn du die Möglichkeit hast, so einen kleinen Eisbad nimmst, wo du so ein bisschen mit den Beinen kurz reingehst, wie gesagt, danach halt irgendwie Nickerchen, Beine hochlegen, abends so ein bisschen Massage, also das sind alles wirklich so Sachen, die dem Körper gut tun, die Regeneration fördern und die dich halt für das nächste Training wieder fit machen. Ja, wie der Zufall es wollte, habe ich gestern einfach nur kalt geduscht, weil es auch so warm war. Also von daher, diese Mission habe ich erfüllt. Vom Schlaf her war es jetzt leider nicht so lang, weil es einfach hier so warm ist. Ja, du warst heute schon sehr früh wach. Ja, das Problem ist entweder, weil hier drumherum eher noch so eine Baustelle ist und da kann man eher Fenster eher weniger offen lassen, dann ist man dann glaube ich nach 9 Uhr hell wach oder man lässt Fenster dazu und dann wird es irgendwann so warm, dass man halt auch dann wach ist. Also das ist dann eher so ein bisschen der Teufelskreis. Aber wenn es dann bald wieder ein bisschen kühler sein sollte, dann passt das ja dann eh. Aber ja, jetzt für diese Woche muss man mal schauen. Aber ich habe vorhin zwischendurch, da habe ich auch nochmal kurz Viertelstunde mal die Augen zu gehabt. Also da passt das schon ein bisschen. Ja, das, also wie gesagt, das ist, wir haben ja letzte Woche schon mal über die Wichtigkeit, ne, Dehnübung, Massageball oder Blackroll, das fördert alles die Regeneration wie auch beugte Verletzungen vor. Also man sollte sich da schon irgendwie wirklich damit auseinandersetzen, sich da mal so eine kleine Routine aufbauen, was rausfinden, was einen halt gut tut. Im Endeffekt, Training ist ja nicht nur auf den Körper mit Reizen überfluten, ne, bis der nicht anders kann, als ins Übertraining zu geraten, sondern Training ist immer ein Reiz, aber dann auch Pause. Ne, sonst kann der Körper das Ganze nicht verarbeiten. Ne, also das muss man sich auch im Auge vor Augen führen, dass man auf jeden Fall auch Pausen einhalten muss, trainingsfreie Tage haben muss, gerade für uns Altersklassenathleten, die das einfach just for fun machen und auch nebenbei Familie und Kinder und sonstige Verpflichtungen haben, ist es wirklich sehr, sehr wichtig, darauf zu achten, den Körper genug Regeneration zu geben, womit sich einige wirklich sehr schwer tun. Ja, ich glaube, so ein bisschen dann die Beine dann ruhig zu halten, ist dann gerade für uns Athleten, glaube ich, für alle ein bisschen schwer. Obwohl, heute ja. brauche ich. Ja, was wirklich sehr schade ist. Ja. Weil, ich meine, es ist ja auch wichtig für den Kopf, ne? Also, wenn du jetzt irgendwie, am freien Tag sich, auch irgendwas mit der Familie unternimmst oder mit Freunden, Kumpels oder sonstiges, einfach mal so ein bisschen was anderes als Training, was anderes als Laufen, Radfahren oder Triathlon oder sonstiges, weißt du, sondern komplett was anderes, so einfach, weißt du, den einfach Kopf für andere Sachen jetzt auch öffnen und dann geht man auch wirklich mit viel mehr Motivation und Lust beim nächsten Training da wieder rein. Ne? Also ich muss schon fast sagen, man muss wirklich nur mutig genug sein, mal eine Pause zu machen. Also das heutzutage, ich muss echt sagen, also es ist ja immer so dieses, ja, immer längere Strecken laufen oder immer mehr zu trainieren und keine Ahnung, der Umfang kann nicht hoch genug sein, ne? Aber im Endeffekt bringt das alles nichts ohne Pause. Gut, alles klar, dann bleibt mir zum guter Letzt noch zu sagen, lass uns mal wieder eine Bewertung bei iTunes da. Oder kommt in unseren Strava-Club, da werdet ihr auch, wenn ihr ein paar Wettkämpfe macht, gerne auch mal erwähnt, wenn ihr das wollt. Oder lasst mal ein Like bei Facebook da natürlich, ja, das geht natürlich auch. Oder wenn ihr so wollt, tretet in Kontakt mit uns. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, macht's gut und schön weiterlaufen. Jo, auch von meiner Seite, schön weiter trainieren, die Pause nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann, tschüssi.